Und das wird jetzt immer weiter ausgearbeitet. In der Kommune 2.5 regt er sich furchtbar auf über die Ausstellung in Berlin, die nach allem, was man hört, wirklich nicht weltbewegend ist. Und die Pointe dabei, er war selber im Beirat, selber ist von ihm ein Artikel im Weltkatalog erschienen, aber nachträglich empört er sich furchtbar, da ist nämlich ein Abbild von der Kamera Silenz aufgebaut, die mich ja gegeben war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Kamera Silenz ist ein Versuchsraum, in dem man durch Abschalten aller äußeren Reize probiert, wie weit man das aushalten kann. Eine kleine Mitteilung, man kann es nicht arg lang aushalten. Also das konnte jetzt für verschiedene Zwecke verwendet werden. Die Vereine haben gesagt, ja, wenn jemand schiefbeugig ist oder wenn jemand in der Herz-Lungen-Maschine ist. Aber unbeschreibbar ist, dass auch nicht so Feindselige sich die Anregungen zu Herzen genommen haben. Und der König jammert jetzt furchtbar über den Mann, der diese Untersuchungen gemacht hat. Und der hat am Schluss Parkinson gekriegt, was der König aber für psychisch begründet hat, als einziger Mensch. Und damit kommt er dann immer weiter in die Vorstellung, ja, es hat keine Isolationshaft gegeben. Und das war ja tatsächlich gerade eines der Momente, was die wirklichen Leute aufgeregt hat. So, nur kurz einige Hinweise, dass es vielleicht doch eine geben sollte. Als nämlich die Meinhof und ihre drei Mitkämpfer in Stammheim endlich den Prozess beginnen hatten, hat sie sofort gesagt, sie hätte derartige Assoziationsstörungen aufgrund der Haftbedingungen, dass sie nicht folgen könne. Darauf werden vier Gutachter eingeladen, die alle bestätigen, alle vier sind nur sehr begrenzt verhandlungsfähig, höchstens 2 Stunden am Tag und viermal in der Woche. Jetzt kommt das Gericht und sagt, angesichts ihrer überdurchschnittlichen Intelligenz hätten die Angeklagten die Auswirkungen der isolierenden Haftbedingungen auf ihre Verhandlungsfähigkeit seit langem erkannt und sie einrechnen müssen. Das heißt, da geht es nicht um Hungerstreiken, das meistens hingestellt wird, sondern das Gericht sagt, ihr wart so, dass ihr jede Gelegenheit benutzt habt, um zu kommunizieren und so. Das durften wir nicht dulden, also habt ihr es euch zuzuschreiben, dass ihr so behandelt werdet. Dass die Isolationshaft gesundheitsschädigend ist, wird überhaupt gar nicht in Abrede gestellt, sondern sagt nur, du hast dir selber zuzuschreiben, wärst du nett gewesen. Und der König sagt dann, ja, unser Joscha Schmierer, der auch ein Jahr im Gefängnis war, der hätte überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, weil er halt nett war. Aber das ändert nicht das ganze Problem. Ich glaube nicht, dass da ein Vernichtungswillen besteht, aber das ganze bürgerliche Justizsystem hat ja seit der Aufklärung die Idee, es wird nicht gestraft, weil gesündigt wurde, sondern damit nicht gesündigt wird, sagt Hugo Bozis. Und in dem Zusammenhang kommen dann die drei bürgerlichen Strafziele, Abschreckung, Besserung, Wiedergutmachung. Jetzt Punkt Besserung. Das ist ja an sich der gute alte aufklärerische Standpunkt. Bloß, was mache ich mit jemandem, der sich absolut nicht bessern will? Im selben Augenblick drehen sich die ganzen Maßnahmen der Justiz zwangsläufig gegen den. Ich erwähne nur einen Umstand, den ihr vielleicht auch kennt. Man schickt jemandem ein Buch oder einen Brief, und erfährt dann, die Sache sei zur Habe genommen worden, denn man hätte es nicht ausliefern können, weil zum Beispiel in diesem Buch oder Brief die Isolationshaft beschrieben würde. Und das würde dem Strafziel außerordentlich schaden, wenn der Gefangene erfahren würde, dass es offensichtlich Isolationshaft als Absicht und so weiter gibt. Ist jetzt 2003 mal in den Medien so ein Brief nochmal abgedruckt, das ist der Standardbrief. Jetzt sieht man ja, wie das an sich ursprünglich in der Aufklärung von mir als gut gemeinte, ich besser nicht, sofort zum terroristischen Totschlaginstrument wird, wo einer sagt, ich will mich nicht bessern. Denn alles wird dann gegen den gewendet. Und das, auf jeden Fall glaube ich, dass das ein Beweis ist, dass die Isolationshaft nicht nur im Kopf von uns Wüsten Linken, sondern in den Kopf von den Richter mindestens so bestanden hat. Oder, ich mache es ganz kurz, Holger Mainz, seine Gefängnisbedingungen sind 4 Seiten, ich habe nur wenige abdrucken können, worin erstens steht, wie bei Meinhof in Ossendorf auch, alle Zellen neben, oben und unten räumen. Hofgang mit 2 Beamten, die ihre Waffe verdeckt tragen. Keinerlei Gemeinschafts- und so weiter und so fort. Also es ist klar, dass es die erbittertste Isolation ist, wie man sich auch nur denken kann. Dasselbe galt dann für fast alle anderen, die man erwischt hat. Schließlich noch Redmann in sein Fazit, nachdem alles vorbei war. Ich lese nur den ersten und noch einen Abschnitt.